Das äthiopische Gedenkkomitee für den großen Generalismus Kim Jong-il wurde am 9. November in Addis Abeba und das ungarische Gedenkkomitee für Genossen Kim Jong-il am 8. November in Budapest gebildet. Die Gedenkkomitees beschlossen, zum 5. Todestag von Genossen Kim Jong-il durch die Massenmedien sein edles revolutionäres Leben und seine unvergänglichen Verdienste breit vorzustellen und zu propagieren und verschiedene politische und kulturelle Veranstaltungen wie Vortrag und Filmvorführung bedeutungsvoll zu organisieren.